Ruinen wurden Häuser, wir standen immer wieder auf. Getragen von visionärem Denken, deutscher Erfindergeist zuhauf. Kulturelle Errungenschaften, wie sie die Welt noch nie gesehen. Aus Ideen wurden Innovationen, die verloren gehen. Land der Dichter und Denker, hohe Produktivität. Werke für die Ewigkeit, geschaffen durch Genialität. Weltbewegende Entwicklung wurden hervorgebracht. Überlegenheit in Präzision haben dich eins ausgemacht. Philosophie und Dichtung unsere Geschichte prägt. Deutsche Tugend, weltbekannt, die man in sich trägt. Architektur, die staunen lässt, Monumente für die Ewigkeit. Traditionen und Werte haben uns seit jeher vereint. Ja, so sind wir. Wir sind, was wir sind. Seit Jahrhunderten schon, seit der Geburt bereits als Kind. Es lebt in dir und mir, lebt in uns allen fort. In Aussehen und Charakter, bei jedem gesprochenen Wort. Deutsch wollen wir bleiben, Deutsch sind wir hier. Deutsch ist unsere Sprache, Deutschland, das sind wir. Kraft und Stärke vereint mit deutscher Disziplin. Dein Stempel der Welt aufgedrückt in Wissenschaft und Medizin. In Verlass Lebenslied der Deutschen heißt es Deutschland überall. Stets selbstbewusst stehen wir vereint am schlimmsten Falle eines Falles. Und von Flensburg bis nach Leipzig, Dresden, Hamburg und Berlin, Königsberg in Ostpreuß, in Pommern gelegen die Stadt Stettin. Und von Böhmen werden über Danzig bis rauf nach Schwerin. Von Schleswig-Ostseeküste nach Lothringen und Südtirol bis Wien. Heimatland, Austrogänger verbunden. Fest verwurzelt, sie schenkt dir Geborgenheit. Geburtsstätte deiner Ahnen und deiner Vorfahren. Durch das Land, seit Jahrhunderten von Jahren. Ja, so sind wir. Wir sind, was wir sind. Seit Jahrhunderten schon, seit der Geburt bereits als Kind. Es lebt in dir und mir. Lebt in uns allen fort. In Aussehen und Charakter, bei jedem gesprochenen Wort. Deutsch wollen wir bleiben, Deutsch sind wir hier. Deutsch ist unsere Sprache, Deutschland, das sind wir. Ja, so sind wir. Wir sind, was wir sind. Seit Jahrhunderten schon, seit der Geburt bereits als Kind. Ja, so sind wir. Wir sind, was wir sind. Seit Jahrhunderten schon, seit der Geburt bereits als Kind. Es lebt in dir und mir, lebt in uns allen fort. In Aussehen und Charakter, bei jedem gesprochenen Wort. Deutsch wollen wir bleiben, Deutsch sind wir hier. Deutsch ist unsere Sprache, Deutschland, das sind wir.